Kapitel 8. Hey, sofort zurück ins Glied, schrie eine keifende Frauenstimme Motor an. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Fragte er sich und drehte sich mit gesenktem Blick um. Na los jetzt, ab ins Glied! Eilig marschierte er zu der Truppe, die Kapuze noch weiter nach unten ziehend auf den Boden starren. Ein paar Mal zischte er dem Kind unter seinem Gewand zu und betete innerlich, dass es nicht zu schreien anfängt. Nun stand er genau vor der Magiertruppe. Einer der Männer riss ihm am Ärmel in die Truppe hinein und ehe er überhaupt reagieren konnte, marschierten die Magier weiter. Bloß niemanden angucken, bloß nichts sagen, oh Mann, wenn die merken, dass ich kein Magier bin, dachte er verzweifelt. Ein beklemmendes Gefühl beschlich ihn. Kurz schaute er sich um. Wo auch immer er hinschaute, überall nur die roten Kapuzen. Es war sinnlos. An Flucht war nicht mehr zu denken und er bereute es, die Klamotten dieser Mörder zu tragen, obwohl man ihn ohne wahrscheinlich schon längst getötet hätte. Es war die Rettung und Fluch in einem. Ein Kinderschrei später stoppte der Trupp schlagartig wieder. Der Schweiß lief ihm in strömenden Nacken hinunter. Leise fluchte er vor sich hin und hielt seine Hand über dem Mund des Babys. »Was war das?« kreischte eine Frauenstimme. Ohne dass sie den Befehl dazu gab, stellten sich die Magier in einer Reihe auf und Moto genau in der Mitte. »Das kann alles nicht wahr sein«, fluchte er erneut gedanklich. 30 Meter vor ihnen war eine weitere Kreuzung. 30 Meter, mehr nicht. Dann wäre er in Sicherheit, aber diese 30 Meter war wie ein unbezwingbarer Todespfad für ihn. Sein Fuß bewegte sich. Für einen kurzen Moment wollte er es wagen und einfach loslaufen, aber er stoppte sofort wieder. Es war einfach zu gefährlich. Nochmals fluchte er, aber das half auch nicht. Misstrauisch marschierte die Magierin an den Truppen vorbei. Ein paar Mal stoppte sie kurz und durchbohrte die Magier mit tiefen Blicken, aber sie kam Schritt für Schritt näher an Motor heran. Sein Puls raste und er versuchte, das Kind unter seiner Robe zu beruhigen. Er wusste, dass er nur eine einzige Möglichkeit hatte. Er musste so natürlich wirken, wie irgendwie nur möglich. Konzentriert dachte er an etwas anderes, aber den Angstschweiß bekam er nicht unter Kontrolle. Und je näher die Frau kam, desto stärker wurde dieser. Sie war noch 3 Mann von ihm entfernt, als Moto einen kurzen Blick wagte. Sein Herz wäre fast stehen geblieben. Er konnte es gar nicht fassen, redete sich ein, sie wäre es nicht, doch beim erneuten Blick war er sich sicher. Obwohl einer großen vernarbten Wange erkannte er Sira. Die Gedanken überschlugen sich. Ein Loch bohrte sich durch sein Herz so tief, dass er drohte, darin zu versinken. Jetzt ist alles aus. Was auch immer mit ihr los ist, sie wird mich erkennen. Gerade betrachtete sie den Mann neben ihm, als Moto ihn in ihre Augen blickte und erstarrte. So einen Blick hatte er noch nie zuvor bei ihr gesehen. Er war funkelnd vor Zorn und Wut. Dann drehte sie sich plötzlich ruckartig um. Ein weiterer Magier kam rufend und völlig außer Atem angerannt. Die feindlichen Truppen sind in Anmarsch. Der Exorbitant hat befohlen, dass wir uns am Nordtor zur Verteidigung versammeln sollen, sprach er keuchend und rannte weiter die Straßen hinunter. Ihr habt's gehört. Meister Uren hat den Befehl erteilt. Los, marsch! Befahl Sira schreiend und der ganze Trupp bewegte sich und setzte sich in Bewegung. Exorbitant Uren? Was zum Teufel geschieht hier nur, Sira? Warum? Sein Blick klebte an ihrem Rücken. Er suchte in seinem Kopf nach Hinweisen für ihr Verhalten. Aber es gab keine. Er drohte zu verzweifeln, als er eine Hand am Rücken spürte und von der Magierin mitgerissen wurde. Das Nordtor war nicht viel mehr als ein Haufen Schutt. Die riesigen hölzernen Stadttore waren zerbrochen und die Stadtmauer war kaum noch vorhanden. Moto war eingekesselt von zig Magiern. Egal wohin er seinen Kopf auch drehte, er sah nur Leute in roten Roben. Die Gruppe von über 100 Magiern hatte sich vor den zerstörten Stadttoren auf einer Ebene zwischen der Stadt und dem angrenzenden Wald versammelt. »Ich muss hier weg«, dachte Moto und versuchte, sich zwischen den Truppen durchzuzwängen, aber immer wieder wurde er zurückgestoßen. Wiederum versuchte er es und tatsächlich kam er ein Stück weiter, aber das Ende war immer noch nicht in Sicht. Plötzlich war der schrille Ton eines Horns zu hören und die Magier begannen mit ihren Holzstäben auf den Boden zu schlagen. Immer und immer wieder, dann stampften sie mit den Füßen auch noch im Takt dazu, fingen an zu jubeln und wie wild zu brüllen, bis sie losrannten. Nichts konnte er dagegen tun, er wurde einfach wieder mitgerissen. Moto bekam Todesangst, ihm war klar, dass er bei einem Kampf keinerlei Chance hätte. Es war die Erlösung, schon kurz nach dem ersten war ihr Hunger ins Unermessliche gestiegen. Ihre Adern kribbelten, sie war nervös. Sie hatte sich so sehr danach gesehnt und es war wie ein mentaler Orgasmus, als das frische Mana durch ihre Adern floss. Beim Anblick des ankommenden Feindes breitete sich eine starke Lust in ihr aus. Lust zu töten, zu vernichten, zu zerstören. Sira war im völligen Rausch. Es gab für sie nur noch die Schlacht. Die Vergangenheit und die Welt um sie herum hörten auf zu existieren. Völlig durchgedreht stürmte sie an der Spitze ihrer Armee auf die anrückende Panzerbrigade los. Die Soldaten aus den Städten sprangen von den Truppentransportern und Panzern und überprüften ihre Waffen, als auch schon die erste Panzergranate durch die Luft flog. Sie schlug in der ersten Reihe gleich hinter Sira ein und zerriss einiger Magier in 1000 Stücke. Eine Massenpanik brach unter den Magiern aus und der Keil teilte sich in mehrere Stränge auf, als die beiden Armeen aufeinanderprallten. Kugeln und Granaten sausten durch die Luft und brachten Tod und Verderben. Eine wilde Schlacht, ein Kampf um Leben und Tod, brach aus. Menschen wurden zerrissen, durchlöchert, verbrannt und zerstückelt. Mit einem großen Satz sprang Sira wie eine Raubkatze auf einen Panzer, drückte ihre Hand auf das kalte Metall und sprang zum nächsten. Wie eine Lichterkette ging ein Panzer nach dem anderen in die Luft. Die Soldaten schossen auf sie, trafen aber nur ins Leere. Viel zu flink hüpfte sie mit einer athletischen Leichtigkeit von Ort zu Ort. Wieder sprang sie und landete hinter einem verwundeten Soldaten. So schnell wie er sich umdrehte, so schnell merkte er auch ihre Hand am Rücken und einen brennenden Schmerz, der sich durch sein Fleisch bohrte. Doch plötzlich machte auch Sira eine schmerzverzerrte Miene. Wahnsinnige Kopfschmerzen überrollten sie, zwangen sie auf die Knie und zum Schreien. Nach einigen Sekunden verschwand der pochende Schmerz jedoch wieder und sie konnte wieder aufstehen. Um ihn herum tobte die Schlacht in vollen Zügen. Muto kniete in der blutgetränkten Erde, seine Hände im Gesicht. Ein Schluchzer, er weinte. Auf einmal riss ihn etwas um. Die blutüberströmte Leiche eines jungen Soldaten begrub ihn unter sich und im nächsten Augenblick sprang ein Magier über die beiden. Der rannte weiter auf zwei Soldaten zu. Sie standen Rücken an Rücken und ballerten mit ihren MGs, was das Magazin hergab. Einige Male fuchtelte der Magier mit dem Zauberstock hin und her. Wie ein Hagelschauer ging eine Wolke aus Blitzen auf die zwei Soldaten nieder. Laut schrien sie auf. In ihren Körpern steckten tausende, hauchdünne, aber stricknadellange Nadeln. Blut quoll aus den zahlreichen Wunden. Die zwei Soldaten fielen wie Puppen, die man die Fäden durchtrennt hatte, zusammen. Muto hatte das grausame Gemetzel beobachtet. Nun war ihm kotzübel. Alles begann sich im Kreise zu drehen. Er beugte sich nach vorne und übergab sich. Danach beruhigte sich sein Magen wieder. Fassungslos beobachtete er das Schlachten. Er war wie hypnotisiert, traumatisiert und völlig weggetreten. Er sah auf seine Hände, die waren blutverschmiert, und als er die rote Flüssigkeit anstarrte, keimte ein Gedanke in ihm. Erst nur eine leise, kaum verständliche Stimme, dann ein Schrei durch Mark und Bein. »Ich hasse die Menschen«, murmelte er vor sich hin, holte dann tief Luft und schrie aus voller Kraft, »ich hasse die Menschen!« Er dachte, dass er selbst auch ein Mensch war und begann sich selbst zu hassen. Er schämte sich für seine Spezies. Wutentbrannt erhob er sich und wanderte umher. Ein paar Meter weiter schlug eine Granate ein, Dreck und Steine fetzten durch die Luft und trafen ihn ihm ins Gesicht. Aber er verzog keine einzige Miene. Der Hass, die Wut und der Zorn brodelten in ihm wie ein Vulkan. Ein Vulkan, der ausbrach, der Motos gesunden Menschenverstand zerschmetterte, dass er sich nicht mehr kontrollieren konnte. Er wollte etwas zerstören, etwas töten, irgendwie seinen Hass hinausschreien. Und mit einem Mal verschwand der Zorn in ihm. Er verließ seine Seele und betrat den trockenen Erdboden. Ein lautes Grollen, das alles andere übertönte, schallte über die Ebene. Der Boden fing an zu vibrieren, zu zittern, zu beben. Ein Riss entstand, erst klein, sich aber schnell ausbreitend, bis ein 10 Meter breiter Erdspalt das Schlachtfeld wie eine Klinge eines Schwertes durchtrennte. Muto war verwirrt, als ihm dämmerte, was gerade Schreckliches passierte. Die Warnung des Alten sauste ihm wieder durch den Kopf. Diese Echse, dachte er, die Neun. Auf dem Schlachtfeld war die Zeit stehen geblieben. Eben noch schlachteten sie sich gegenseitig ab und jetzt starrten alle ängstlich auf das, was aus der Spalte kletterte. Die Erde bebte erneut, als eine riesige Hand mit 4 menschengroßen Krallen aus der Erdspalte kroch und sich dann im Boden vergrub. Dann noch eine Kralle. Eine gigantische Echse erhob sich und schnappte mit seinem riesigen Maul in die Luft. Es war ein Monster, eine Kreatur, so böse und mächtig, dass nur die Hölle selbst diese erschaffen haben konnte. Einige begannen zu rennen, andere starrten immer noch wie angewurzelt, unglaubwürdig auf das Monster. Das riesige Maul schnappte nach ein paar Menschen. Ihre Knochen zerbersteten wie Butter unter den gewaltigen Reißzähnen. Die Soldaten fingen an zu schießen und auch die Magier begannen das Ungetüm zu bekämpfen, aber die Kugeln und Zauber prallten an der schuppigen Haut ganz einfach ab. Sie waren der Kreatur schutzlos ausgeliefert. Jetzt waren sie keine Soldaten und auch keine Magier mehr. Sie waren einfach nur noch Menschen. Es zählte nicht mehr, wer Freund oder Feind war. Der nackte Überlebenstrieb war das Einzige, was in diesen Menschen noch wohnte. Nur Sira war ihr Leben egal. Das Machtgefühl war erloschen und der Furcht gewichen. Ihr Körper schrie nach Mana und ihr Verstand realisierte, dass es aus war. Rachegelüste kamen in ihr auf. Rache an Moto. In seiner Verzweiflung rannte Moto auf die angsteinflößende Kreatur los. »Nein, hör auf! Das wollte ich nicht! Hör auf!« schrie er. Es half nichts. Das Monster nahm ihn nicht einmal wahr. Es riss seinen Kiefer auseinander und spuckte Feuer. Wie ein Lavafluss ergoss sich das flüssige Feuer über die Erde, floss wie ein Strom die Ebenen entlang und jedes Leben, das sich ihm in den Weg stellte, wurde in einem Bruchteil einer Sekunde verdampft. Moto flehte und betete, aber die Kreatur hörte nicht auf ihn. Plötzlich bebte die Erde ein weiteres Mal, der Riss vergrößerte sich noch ein Stück und eine weitere Echse kroch ins Freie. Dann noch eine und noch eine. Mit ihren riesigen Pranken begruben sie alles unter sich und ihr feuriger Atem verkohlte die Erde, die Menschen und die Maschinen. »Du verdammtes Arschloch«, schimpfte Moto plötzlich Siris gehässige Stimme an. »Ich kenne nur einen, der so etwas rufen könnte. Ich hasse dich, du hast alles kaputt gemacht!« »Sira, bitte, was ist nun mit dir geschehen?« Sie antwortete nicht, sondern kam langsam bedrohlich näher. In ihren Augen funkelte wieder der blanke Hass. Er drehte sich um und rannte so schnell er konnte um sein Leben. Sein Adrenalin explodierte, in ihm wütete Todesangst. »Weg, nur weg!« Das war sein einziger Gedanke. Er betrachtete das kleine Baby in seinen Armen, wie es mit den Beinchen und Ärmchen strampelte. Eine unendliche Schönheit spiegelte sich in den grauen, fast schon silbernen Pupillen des Babys wieder. Dort befand sich keine Angst und keine Furcht. Dort gab es nur Unschuld. Erst war es nur ein Schmerz im Rücken, dann war es Gewissheit. Gewissheit, dass seine letzten Minuten begonnen hatten. Wie er zu Boden stürzte und sein Kopf aufschlug, kriegte er schon gar nicht mehr mit. Der Schmerz war verklommen, jeder Gedanke der letzte und dann Wärme. Ein Gefühl heiß wie 1000 Sonnen. Es umhüllte ihn, es sog ihn auf, er wurde zu diesem Gefühl. Ein letztes Mal öffnete er seine Augen, starrte auf die Erde vor sich und die Wärme verschwand wieder. Er stellte sich Klarheit ein. Er hatte alles vor Augen, sein ganzes Leben ratterte wie ein Film vor ihm ab und auf einmal verstand er alles. Alles machte plötzlich einen Sinn. Koexistenz. Über die Natur wachen. Als diese Worte über seine Lippen gingen, formten sie sich zu einer Emotion, zu einer Stimme, einer Herzensstimme. Diese innere Stimme strömte durch ihn hindurch, überflutete ihn und wurde schließlich so stark, dass sie überschwappte und seinen Körper verließ. Es strömte durch die Luft, verbreitete sich über das gesamte Schlachtfeld und vereinigte sich mit den Menschen. Aber als das Leben endgültig aus seinen Knochen entwich, zerplatzte diese Emotion wieder wie eine Seifenblase. Sira wachte wie aus einem Trauma wieder auf. Zunächst fragte sie sich, ob es nicht alles nur ein Traum gewesen war. Aber als sie wieder aufstand und ihr Blick über die vielen Leichen, die zerberstete Erde und die brennenden Wracks wanderte, wusste sie, dass es real ist und gewesen war. Schuldgefühle überkamen sie, ausgelöst von einer Welle aus Erinnerungen. Dann entdeckte sie seinen leblosen Körper, stürmte zu ihm hin und kniete nieder. »Moto!« schrie sie und schlug auf ihn herum, aber Moto gab keinen Muckser von sich. Ein Kreischen fing dann ihre Aufmerksamkeit ein. Mit vertränten Augen schaute sie sich um und entdeckte das Baby neben Moto auf dem Boden liegen. Eine Träne rannte ihr über die Wange, eine Freudenträne. Thank you.